Zehntens. A. Haben bzw. hatten Sie persönlichen Kontakt zu Ausländern? Und welcher Art ist bzw. war gegebenenfalls dieser Kontakt? B. Und wie würden Sie allgemein Ihr damaliges Verhältnis zu in Deutschland lebenden Ausländern beschreiben? Haben bzw. hatten Sie Kontakt zu Ausländern? Selbstverständlich habe ich persönlichen Kontakt zu Ausländern. Wer Politik für das Volk machen will, muss das Ohr an der Börse haben, am Puls der Zeit, und dazu gehört die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sonst agiere ich im luftleeren Raum und kann höchstens eine Sekte aufmachen. Wir müssen hier natürlich unterscheiden zwischen dem Kontakt zu Ausländern vor dem Hintergrund unserer politischen Arbeit und dem ganz normalen gesellschaftlichen Kontakt zu Ausländern im zivilen Alltag. Da der KDS im Vergleich zu seiner Größe wohl unbestritten die Organisation mit den meisten Auslandskontakten war und wir in diesem Bereich an die dort geleistete Vorarbeit anknüpfen, gibt es in der politischen Arbeit ständig Kontakt zu Ausländern, und zwar gerade auch zu solchen, die nach den Vorstellungen irgendwelcher Rassefanatiker als Untermenschen definiert werden müssten. Ich denke hier an unsere Kontakte nach Russland, aber auch an jene zur KDVR, also Nordkorea, und in die arabische Welt. Wären wir Rassisten? Oder würden wir uns als solche gebärden, hätten wir diese Kontakte erst gar nicht aufgebaut, beziehungsweise unsere Avancen wären nicht erwidert worden. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Liebe zum eigenen Volk und der Wille, es zu erhalten, gleichbedeutend mit dem Hass auf andere sei. Das ist Unfug, lässt sich aber propagandistisch wunderbar verkaufen. Ich will, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt und dass Menschen meiner Art hier eine Zukunft haben. Deshalb wende ich mich gegen die Zivilokkupanten aus allen Teilen der Welt. Aber weder spreche ich diesen Menschen das Lebensrecht ab, noch halte ich sie für minderwertig. Noch nicht mal mache ich sie ursächlich für die heutige Situation in meiner Heimat verantwortlich. Es sind Vertreter meines eigenen Volkes, die die immer unerträglicher werdende Situation heraufbeschworen haben. Sie sind zur Verantwortung zu ziehen und nicht jene, die aus Not oder unter Verlockungen und Versprechungen oder der tollen Sozialleistungen wegen hierher gekommen sind. Ich habe unzählige Artikel gegen den Ausländerhass geschrieben, sogar ein Gedicht. Ich habe unter dem Titel „Dass der deutsche Kaiser zu allen Zeiten ihr Freund sein wird“ ein Faltblatt zur deutsch-türkischen Freundschaft herausgebracht und den Text auch anderweitig immer wieder veröffentlicht. Und ich habe zur deutsch-türkischen Freundschaft auch ein zweisprachiges Plakat gestaltet, das vom KDS im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten verbreitet wurde. Hinzu kommen private Kontakte zu Ausländern, wie sie mittlerweile wohl jeder Durchschnittsdeutsche hat. In diesem Zusammenhang ist es sehr interessant zu beobachten, wie alteingesessene Ausländer Vorgänge wie den in der Rütli-Schule in Berlin bewerten. Da fallen Sätze, die zu sagen, ich mich nicht trauen würde. Die fest integrierten Nichtdeutschen sind überhaupt nicht an einer weiteren Zunahme fremder Menschen in Deutschland interessiert. Sie sehen mehr noch als wir einen riesigen Unterschied zwischen sich selbst und dem Subproletariat, das jetzt nachrückt. Sie fürchten um die Bildung ihrer eigenen Kinder und deren beruflicher Zukunft. Und insgeheim fürchten sie wohl auch einen Stimmungsumschwung in Deutschland, der dann keinen Unterschied mehr machen würde zwischen ihnen und den nordafrikanischen und arabischen Integrationsverweigerern. Ich kenne italienische Busfahrer, mit denen mich politisch nichts verbindet, die sich mit dem Faschistengruß begrüßen und sich neulich erst gegenseitiger Hilfe versicherten, wenn wieder mal ein paar Araber im Bus randalieren würden. Ich selbst habe dann einem der Italiener geraten, lieber nicht so zu grüßen, weil sich der Gruß der italienischen Faschisten nur in der Höhe des ausgestreckten Armes vom sogenannten deutschen Gruß unterscheidet, der ja in Deutschland verboten ist. Der Italiener hat nur gelacht. Aber das wird ihm möglicherweise vergehen, wenn er mal wegen Verstoß gegen Paragraph 86a Strafgesetzbuch angezeigt werden wird. Das Zusammenleben mit Ausländern kann funktionieren, solange sie nicht die angestammte Bevölkerung dominieren wollen oder sie in fortwährend aggressiver Weise verbal oder tätlich angreifen. In Deutschland gab es immer einen gewissen Anteil Nichtdeutscher, allerdings noch nie in dieser Menge und noch nie mit diesem integrationsfeindlichen Verhalten. Da liegt das Problem.